Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Und bevor ich ihn ankündige, möchte ich euch erstmal fragen, habt ihr es gemerkt? Habt ihr die Erschütterung der Macht in Deutschland gemerkt? Habt ihr vielleicht gedacht, ist ein Erdbeben durch dieses Land gegangen? Nein, es war ein Video von unserem Robin, unserem Blase. Robin Blase hier mir gegenüber, hallo. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, danke, dass Sie mich eingeladen haben. Ich weiß, ich bin ein riesiger Star, ich habe viel zu tun. Ja. Deswegen Vor allen Dingen Doppelstar. Du hast zwei Videos innerhalb von einer Woche hochgeladen. Das ist wie Weihnachten und Ostern, beziehungsweise Weihnachten und der Tag nach Weihnachten zusammen. Ja, also ich habe tatsächlich am Samstag ein Video hochgeladen, was schon länger bei mir rumliegt. Wollte ich gerade sagen, alle, die diesen Podcast hören, wissen, dass wir seit, ich glaube, Mai von diesem Video reden. Nein, ich habe das Video tatsächlich im Juni gedreht und letzte Woche hochgeladen. Ja, also auf meinem Kanal einmal über zum Thema Verschwörungstheorien und Mythenkanäle. Ich hatte mir das irgendwie so aufgeschoben, weil ich dachte, ich lade das dann hoch, wenn es so richtig so losgeht mit Themen. Das war halt ein Fehler, weil es hat dann 5 Monate gedauert. Aber deswegen, ich habe gemerkt, so jetzt bahnt sich was an. Ich lade das mal hoch, um den Kanal wieder so ein bisschen zu reaktivieren, damit das richtige Thema so richtig Wumms bekommt. Mhm. Und das kam dann direkt danach, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gestern, ein Video über Montana Black, was ich hier ja auch schon genau, wir haben über Montana Black ja ohnehin in den letzten Wochen immer wieder geredet. Jetzt müssen wir es heute leider nochmal machen. Das hier ist also quasi ein bisschen Nachbesprechung und Hintergrund zu dieser ganzen Montana Black-Sache. Wir haben auch noch ein paar andere Themen, unter anderem habe ich vergessen, es steht hier alles auf dem Kopf, ich sehe es nicht. Aber wir haben heute auch einen Sponsor. Ja, was jetzt kommt, ist ein Casino in Malta, das Nein, sorry. Was jetzt kommt, ist illegale Werbung von Glücksspielen. Nein, wir haben einen Sponsor, Hashtag Werbung, und zwar Sky. Und das kennt ihr vielleicht schon, das Sky Ticket, ganz cooles Angebot. Haben wir schon mehrfach auch Werbung für genau, gemacht. Bei Nerdscope und so weiter. Aber falls ihr es noch nicht nutzt, jetzt ist die beste Gelegenheit dafür, denn ihr kriegt bis Dezember inklusive, also bis Ende Dezember, kriegt ihr für einmalig 4,99 €, das komplette Angebot an Serien. Da sind ja unendlich viele Serien dabei. Plus, du kannst auf jedem Gerät streamen, hast einfach auch die Möglichkeit, das monatlich zu kündigen. Und du kriegst jetzt natürlich auch noch die 6. Staffel House of Cards exklusiv. Die, wo Kevin Smith wollte ich schon sagen. Kevin Spacey. Nicht mehr dabei ist. Ich bin sowieso ein großer House of Cards Fan. Man kann auch Staffel 1 bis 5 da gucken. Ich habe nämlich noch nicht eine einzige Folge davon. Das kannst du dann nachholen jetzt. Ja. Aber ich muss sagen, also ich hab's verfolgt und ich bin sehr gespannt. Wie sie das lösen. Das Ding ist, dieser Kevin Spacey-Fall, der Grund, warum er jetzt nicht dabei ist, passt sich auch sehr gut in die Story ein. Mhm. Ich weiß nicht, wer vielleicht das Original kennt. Ich möchte jetzt auch nicht spoilern, für den Fall, dass jemand die Sendung noch nicht gesehen hat. Aber ich finde, es ist sehr gut gelöst und es passt auch zu der Story, dass Kevin Spacey jetzt nicht mehr dabei ist. Okay. Und es geht halt jetzt vor allem um Claire. Und die kriegt jetzt noch mal ihre eigene Staffel. Das ist die letzte Staffel, wird sehr spannend. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe sehr oft spannend gesagt gerade, aber es ist halt auch einfach eine geile Sendung. Ja. Deswegen an dieser Stelle, wer Bock darauf hat oder generell auf Serien, bit.ly, also bit.ly, wer das kennt, ist so ein Link-Shortener, den wir dieses Mal genutzt haben, /Lästerschwestern mit Ä. Ja, ganz neu. Ausnahmsweise mal mit Ä. Das ist ein Upgrade jetzt. Wir sind jetzt mittlerweile bekannt genug, nach Robins Video wahrscheinlich sogar, dass wir uns auch das Ä leisten können. Genau. Falls ihr diesen Link ein bisschen zu kompliziert findet, haben wir auch auf Instagram, werden wir das in diesen Link in unsere Bio machen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen blöd, dass ihr dazu eine andere App öffnen müsst, aber eine andere Möglichkeit ist jetzt auch nicht gegeben. Ja, also entweder man gibt es im Browser ein oder man öffnet halt die App. Ja. bit.ly/Lästerschwestern mit Ä. Da kriegt ihr dann das Sky-Ticket. Ja. Ja. Und jetzt weiter im Programm mit jemandem, der illegal Werbung gemacht hat, nicht so wie wir gerade, vorbildlich Werbung gemacht. Vorbildlich Werbung. Wir wollen ja mal ganz kurz vielleicht erstmal aufklären, wir das Thema dröppelte immer wieder so rein in den letzten Wochen, weil das, wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, dass er in Livestreams über seine Spielesucht gesprochen hat, sehr offen. Ich meine, man muss ihm einerseits zugutehalten, dass er halt so Dinge sagt wie, ja, ich war mal drogensüchtig oder ich habe das Zeug verkauft und ja, ich bin spielesüchtig. Auf der anderen Seite hilft es halt auch nicht, wenn du trotzdem das ständig immer wieder erwähnst und ständig deine jungen Zuschauer damit konfrontierst ohne aber eine weitere Ebene dazu zu bringen. Also ohne zu sagen, hey, pass auf, so bin ich da rausgekommen, sucht euch Hilfe hier und da. Er ist ja kein geläuterter Typ, der sagen würde, so, ich habe meine Spielesucht überwunden, das sind die negativen Seiten, so habe ich es geschafft, sondern er zockt den Kindern jetzt stattdessen einfach weiterhin was vor. Und das hat in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt, dass es jetzt Kritik gab. Leider ist dir noch jemand vorgekommen. Ja, vielleicht erkläre ich einfach mal kurz, was passiert ist. Also, wir hatten ja Montana Black schon öfters besprochen und deswegen hatte ich ihn sowieso schon so ein bisschen auf dem Schirm, unter anderem wegen dem Sexismus-Skandal, den wir hier besprochen haben, oder diesem Video im Stream, wo er irgendwie angefangen hat, irgendwie Verschwörungstheorien zu verbreiten und zu sagen, dass man nicht wählen gehen soll, etc. Und deswegen hatte ich ihn sowieso auf dem Schirm. Und dann ist aber was passiert, und zwar habe ich bei Ultralativ, beim Finn, der hat einen Tweet rausgehauen, beziehungsweise retweetet von Montana Black. Ich bin zu dem Zeitpunkt, habe ich Montana Black nicht gefolgt auf Twitter, in dem Montana Black gezeigt hat, dass er gerade 40.000 Euro auf sein Konto hat überweisen lassen. Und das hat mich stutzig gemacht, weil ich das kam mir bekannt vor, das Bild. Weil ich auch 40.000 Euro auf dem Konto habe, nein. Sondern weil ich auch Kunde bei derselben Bank bin und das Interface wiedererkannt habe von dem Online-Banking. Und was mich stutzig gemacht hat, ist, dass da stand 40.000 Euro Gesamtsaldo und eben nicht die Überweisung. Was das bedeutet ist, das war quasi die Zusammenfassung von allem Geld, was er auf all sein Konto bei dieser Bank hat, all seinen Konten bei dieser Bank hat. Und dann war meine erste Vermutung war, warte mal, postet er gerade seinen Gesamtkontostand mit der Behauptung, das wäre sein Online-Gewinn, um dafür Werbung zu machen. Hat sich später herausgestellt, das stimmt nicht. Also ich glaube wirklich, dass das sein echter Kontostand war und dass es auch eine echte Überweisung war über diese Summe, weil er tatsächlich wohl sein ganzes Geld immer komplett abholt und dann 40.000 Euro Cash mit nach Hause nimmt und sich die zu Hause Cash unter das Kopfkissen legt. Never. Er hat all sein Geld Cash zu Hause. Du kannst doch gar keine 40.000 Euro abheben. Das macht er. Du siehst das in seinen Instagram-Stories. Der geht immer zur Bank, der geht zur Sparkasse, geht da rein. Banken haben doch gar nicht so solche, so Limit, Tageslimit, was du abheben darfst, liegt doch bei vielen Banken so bei 2.000, 3.000 Euro. Vielleicht nicht, der verdient locker über 1 Million im Jahr, würde ich mal schätzen. Ich glaube, bei den Eingangssummen sagt die Sparkasse auch, ja komm, dann holen sie es halt ab. Ich glaube, du musst, bei solchen Summen musst du zum Bankangestellten hingehen. Also es gibt Instagram-Stories, wo er einen Briefumschlag mit 40.000 Euro in Cash rausholt. Achso, ja, aber geht er nicht zum Bankautomaten. Nein, nicht zum Bankautomaten, natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, ja, das geht nicht. Nee, der geht zum Bank. Ja. Ich meine, verstehe ich nicht, warum Leute das machen. Klar, digital das zu haben, ist vielleicht angreifbarer, aber gucken, das würde halt bedeuten, dass er, ich nehme mal ganz offen an, dass er ein Geschäftskonto oder so hat. Vielleicht hat er auch ein Glücksspielkonto. Vielleicht ist einfach sein Glücksspielkonto, das kann auch sein. Aber das war so mein erstes Ding, was habe ich aufmerksam geworden bin. Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren, weil es halt mir komisch war, weil es kam halt mir vor wie Werbung, weil warum postet man sowas? Und dann habe ich halt rausgefunden, dass er wirklich einen Werbedeal mit denen hat. Und meine erste Reaktion war, das kann doch nicht legal sein. Weil Werbung für Glücksspiel ist doch hart reglementiert. Und wenn der einen Werbedeal hat und er macht Influencer-Posts, wir regen uns ja hier die ganze Zeit drüber auf, dass irgendwelche Leute nicht gekennzeichnete Werbung machen für Videospiele oder sowas. Aber für Online-Glücksspiel, das kann doch gerade bei Jugendlichen nicht legal sein. Also habe ich direkt mal nachgeforscht und habe mal so eine vage Anfrage geschickt, so hey, wie ist denn das mit Online-Werbung für Glücksspiel? Und dann wusste ich halt, ich habe hier gerade irgendwas entdeckt. Als ich dann auch rausgefunden habe, dass es quasi da einen Glücksspielstaatsvertrag gibt, wo auch noch drinsteht, dass Werbung allgemein verboten ist. Da war es dann halt wirklich, dass ich dachte, uiuiui, da muss ich jetzt mal tiefer recherchieren. Witzigerweise kam ja dann dieses Video. Genau, einen Tag später kam ein Video von Offen und Ehrlich. Das persönlich fand ich dieses Video leider nicht gut. Also das ist tatsächlich eher die Machart. Also schön, dass sie das Thema überhaupt aufgegriffen haben. Aber ich habe eben diesen Funkkanal vorher nicht gekannt. Ich weiß, du fällst jetzt gleich wieder in deinen Funkverteidigungsmodus. Ich muss aber sagen, ich fand das wirklich daneben. Weil wie sie das aufmachen, Kritik, die so vorgetragen wird, kann ich und ich glaube auch ganz viele andere nicht ernst nehmen. Und das hat, glaube ich, nichts Gutes bewirkt, weil man hat es gestern bei deinem Video sehr schön gesehen, wo Montana Black natürlich auch erst wieder in seinem Stream dagegen geschossen hat, aber wo du schon auch das Gefühl hattest, dass Leute eher auch sagen, schöne Recherche, guck mal hier. Ich glaube, wenn du das so vorträgst und nicht irgendwie drin singst und im Regenschirm irgendwo stehst, die haben, glaube ich, sich eher orientiert an sowas wie die Anstalt, also an so einer Satire-Sendung. Aber das ist ja keine Satire, die du da machst. Also ich finde schon, wenn du sowas aufdeckst, Und dann deck es doch richtig auf. Ne? Denn was sie nicht gemacht haben, also was sie sagen, ist das eigentlich Werbung? Und ich fand das auch sehr un... Es hat nicht wirklich einen Fokus gehabt, weil am Ende hatte ich nicht das Gefühl, dass jetzt mir gerade was erzählt wurde. Und dann haben sie den wichtigsten Part, nämlich, dass es eigentlich illegal ist. Wie kann man das denn nicht recherchieren? So, also deswegen, das war nicht ein sehr schwaches Video und zum Glück hattest du das noch in der Hinterhand und hast dann nicht dich davon abhalten lassen, dieses Video nicht zu bringen. Genau, meine erste Reaktion war, jetzt ist mir jemand dazu vorgekommen, brauche ich ja jetzt nicht mehr, warum muss ich jetzt kein Video dazu machen, das ist ja alles schon gesagt worden. Dann habe ich über das Video geguckt und habe halt gemerkt, dass es eben noch nicht alles gesagt worden. Und habe dann trotzdem gedacht, okay, wenn er jetzt einlenkt und basierend darauf, dass er zumindest jetzt merkt, dass dieses Casino halt nicht ganz sauber ist und dass das generell irgendwie eine seltsame Situation ist und Werbung auch, also sie reden auch auf die moralischen Aspekte davon ein. Und wenn er jetzt darauf reagiert und sich was ändert, dann brauche ich es auch nicht mehr machen, weil dann bewirkt mein Video ja auch quasi nichts mehr. Also außer, dass ich vielleicht den ein oder anderen Glücksspiel aufkläre, was auch super wäre, aber das haben die ja dann eigentlich auch schon gemacht, wenn das jetzt viral geht und so. Und dann hat er aber ein Interview bei Herrn Newstime gegeben und hat ganz klipp und klar getweetet, dass das das letzte Mal ist, dass er sich zu diesem Thema äußert, weil er auch schon in seiner Community viel dafür kritisiert wurde. Und hat dann einfach weitergemacht. Und hat dann diese Streams aber noch als Werbung gekennzeichnet, was ja zusätzlich noch falsch ist. Und in diesem Video sagt er wieder seine Schlagworte, nämlich, ich bin kein Vorbild, das müssen sie, die Eltern müssen sich darum kümmern. Und sagt er halt immer wieder auch eine Sache, die wir gestern auch ganz häufig gehört und gelesen haben, ich kenne die Gesetze nicht. Ja, er hat sich nicht informiert vorher. Und da muss man sagen, so okay, auch ich habe schon Dinge gemacht, wo ich erst hinterher erfahren habe, oh, hättest du mal lieber nicht machen sollen, das passiert. Ja. Aber spätestens, wenn du dann merkst, so, das sollte man, vielleicht, da ist irgendwas schief, dann informiere ich mich doch. Also ich muss auch ihn, glaube ich, in dem Moment, sogar, wenn wir jetzt auch über das Interview reden, weniger kritisieren als Herrn Newstime, der halt die Chance hat, ein 30-Minuten-Interview mit dem zu führen und in diesem Interview immer wieder sagt so, ja, ich kenne die Gesetze natürlich auch nicht. Wie viel Zeit hast du dich denn davor, auf dieses Interview vorzubereiten? Das Ding ist, ich sage das auch in dem Video, das ist keine Übertreibung. Ist der Grund, warum ich bei den Landesmedienanstalten angefragt habe, war, dass ich, nachdem ich das, hatte ich den Verdacht, warte mal, das kann doch nicht legal sein. Ich habe einmal eingegeben, Glücksspiel, Werbung, Online-Casino. Und die ersten 50 Seiten auf Google sind alle, ist verboten. Paragraph 5 Glücksspielstaatsvertrag, Paragraph 284 Strafgesetzbuch. Und dann braucht man ja wirklich nur noch nachhaken und wirklich mal da anfragen. Und du sagtest ja, dein Video ist im Grunde im Verlaufe eines Tages entstanden, weil du diese ganzen E-Mails und Anfragen mit den Leuten, die auch dir Rede und Antwort stehen im Video, die haben innerhalb eines Tages geantwortet. Ja. Witzigerweise, Twitch hat sich nicht gemeldet in der Kürze der Zeit. Ja, das ist also insgesamt, also ich kann auch so ein paar Sachen erzählen, die jetzt seitdem auch passiert sind. Also zum einen hat Montana Black das Video live geguckt und ich habe zugeguckt, während er es geguckt hat. Und er hat natürlich erstmal so ein paar, ich will jetzt nicht sagen Beleidigungen, aber er hat natürlich erstmal gegen mich so ein bisschen. Sperma-Bubble oder irgendwas. Er hat mich Rob Sperma-Bubble gesagt und hat dann, also es ist auch wieder dieses typische Whataboutism, anstatt halt auf die Anschuldigung anzugehen, war eines der ersten Sachen, die er gesagt hat, dass ich ja offensichtlich Männerhass unterstütze, weil ich unter anderem auch auf diesen Sexismus-Skandal eingegangen bin. Okay. Das kann ich jetzt hier auch mal so sagen. Das kann ich so unterstreichen. Er sagt halt, man sieht mir die Schadenfreude im Gesicht an. Genau, man sieht ja in den Augen an, dass es dir nur darum geht, ihm zu schaden. Ihm zu schaden, sich an jemandem zu vergreifen, der Erfolg hat. Ja. Und das ist halt so, dieses Whataboutism hast du in den Kommentaren auch ganz viel gelesen. Moralapostel war eine Sache, die du ganz häufig gelesen hast. Und ich musste auch gestern immer wieder sagen, wow, also dass man an dem Punkt dann nicht mehr versteht, dass Straftaten nichts mit Moral zu tun. Potenzielle Straftaten. Ist eine Straftat erst dann eine Straftat, wenn du dieser überführt wurdest? Also ich glaube, du kannst sagen, es ist strafbar, aber du kannst nicht sagen, es ist eine Straftat. Aber wenn du jemanden auf der Straße anschießt, dann musst du doch nicht erst verurteilt werden um des versuchten Totschlags. Vielleicht was Notwehr. Okay. Also, keine Ahnung. Ich kenne die Gesetze nicht, um mal hier. Das Lustige ist, wir haben uns dann unterhalten auf Twitch und ich habe gechattet. Ich musste ihn abonnieren dafür, um chatten zu dürfen, weil er Sub-Only-Mode anhatte. Er hat an mir jetzt 5 Euro da verdient oder so, oder 5 Dollar hat Twitch. Dafür hast du 5 Euro an ihm verdient. Deswegen haben wir uns so hier gegenseitig zugeschoben. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand, das war eine nette Diskussion. Also er hat direkt, finde ich, Respekt gezeigt und seine Community zurechtgewiesen, dass sie mich nicht quasi beleidigen sollen im Chat. Haben sie natürlich trotzdem gemacht, aber er hat sie immerhin darauf hingewiesen, das fand ich nett von ihm. Und auch die Diskussion zwischen uns beiden war einigermaßen zivilisiert. Also es war natürlich ein bisschen schwierig für mich, mit ihm zu diskutieren, weil es halt nur in Form von Chat passiert ist und er antworten konnte. Und der Chat wird halt so zugespammt, dass meine Antworten auch immer weggeschwemmt wurden. Aber er ist zumindest auf mich eingegangen und hat mir auch seine Meinung gezeigt. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube ihm, dass er das nicht wusste. Auf jeden Fall. Glaube ich auch. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich sage das ja auch in dem Video, ich glaube einfach, er ist glücksspielsüchtig. Dieses Casino hat das ausgenutzt. Die wissen, dass das illegal ist. Natürlich. Die sind ein Casino, die wissen, was die Rechtslage ist. Also, keine Frage. Sonst würden sie nicht in Malta sitzen. Aber sein Argument, und das haben auch mehrere Leute geschrieben, und das muss ich vielleicht nochmal klarstellen. Ich glaube, dass zu Recht tatsächlich es schwierig ist, zu entziffern, dass das illegal ist, wenn du schon süchtig bist. Weil dann bist du schon sehr viel konfrontiert worden mit Spielhallen, wo du es ja machen darfst. Und auch mit Online-Casinos im Fernsehen. Das ist nämlich die meistgefragte Frage, die mir gestellt wurde, ist, Robin, warum ist das denn dann im TV legal, wenn das online nicht verboten ist? Und das Ding ist, es ist auch im TV illegal. Das, was im TV gemacht wird, ist einfach ein ganz mieser Trick. Du darfst in Deutschland für unerlaubtes Glücksspiel nicht werben. Unerlaubt sind Glücksspielseiten, wo du online mit Echtgeld wetten kannst. Was machen also die Fernsehsender, beziehungsweise die Leute, die bei den Fernsehsendern werben, und die Fernsehsender nehmen natürlich gerne das Werbegeld mit, die promoten eine DE-Seite. Diese DE-Seite ist dann entweder in Schleswig-Holstein zugelassen, da darf man nämlich teilweise Online-Casinos zulassen, dann dürfen aber auch nur Bürger aus Schleswig-Holstein da spielen. Mhm. Oder aber es ist eine DE-Seite, wo du gar nicht mit Echtgeld spielen kannst. Das heißt, es ist dann eine Seite von, keine Ahnung, casino123.de. Das Ding ist nur, wie viele Leute geben denn wirklich die Domain mit DE ein? Die meisten Leute sagen einfach casino123, geben das auf Google ein. Ich hoffe, casino123 ist keine echte Domain. Hashtag Werbung. Dann findest du bei Google aber, und das ist ganz spannend, die schalten quasi den Google-Crawler aus. Die erlauben Google nicht, die Seite zu crawlen. Mhm. Und das heißt, wenn du dann Casino123 eingibst, findest du die .com-Seite und auf der kannst du nur mit Echtgeld spielen. Mhm. Und das ist ein ganz mieser Trick, mit dem die Rechtslage umgehen, indem sie halt sagen, wir haben ja die DE-Seite beworben und da steht auch immer ganz, ganz klein unten im kleingedruckten Untertiteln, während die Werbung läuft, kein Glücksspiel mit Echtgeld möglich. Ich sehe, du hast dich ordentlich reingelesen. Das Thema bist du. Ich habe mich mega reingelesen. Richtiger Glücksspielprofi geworden. Es gibt noch einen Punkt, da hat mich jemand drauf angesprochen. Den möchte ich einfach mal hier an dieser Stelle aufmachen, weil vielleicht kann mich da jemand aufklären. Das fand ich sehr spannend. Mir hat heute jemand geschrieben, dass er zusätzlich auch noch vermutet, und das ist wirklich, also das muss ich gerade sagen, das ist eine Mutmaßung. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich sage das jetzt nur, weil ich hoffe, dass mich jemand aufklären kann. Genau, also falls sich jemand mit Steuerrecht auskennt, jetzt die Löffel spitzen. Angeblich wird Montana, also beziehungsweise das ist nicht angeblich, das sagt er auch selber, wurde er bisher von dieser Website in Anführungszeichen bezahlt. Nicht durch eine Fixsumme Cash, wie er auch mal behauptet hat, sondern er sagt jetzt, das, was er bisher bekommen hat, weil irgendwie es noch keinen schriftlichen Vertrag gab, hat er zumindest einen Code bekommen, mit dem er 500% Bonus auf seine Einzahlung bekommt. Was bedeutet, wenn er 1.000 Euro einzahlt, bekommt er 5.000 Euro Bonus obendrauf. Das heißt, er spielt von Anfang an mit schon 5.000 Euro. Genau, also, mit dem Fünffachen an Bonusgeld. Das heißt, das ist schon mal Widerspricht sich da auch so ein bisschen, weil ich an anderer Stelle auch gesehen hatte, dass er behauptet, er würde auch zum Teil gar nichts einzahlen müssen. Das heißt, er muss nicht mal 1.000 einzahlen, um 5.000 gewährt zu bekommen. Also es ist nicht ganz nachvollziehbar, er hat ja auch teilweise gesagt, er ist ein Partner. Und dann sagt er wieder, wir haben gar keinen Vertrag und wir sind keine Partner. Und es ist ist irgendwie so ein bisschen unklar. Aber auf jeden Fall auf diese 500% und das ist normalerweise so bei diesen Casinos, dass du zum Beispiel, du zahlst 100 Euro ein und kriegst 10 Euro Bonus oder sowas. Und dann musst du aber, damit du diesen Bonus auslöst, würdest du einfach 100 Euro einzahlen, kriegst 10 Euro und sagst, okay, zahl 110 Euro bitte aus. Mhm. Und dann hast du 10 Euro gemacht. So funktioniert das natürlich nicht, du musst das Geld setzen. Und normalerweise ist das so, dass du so einen Bonus x-fach setzen musst. Was bedeutet, dass du zum Beispiel halt an einer Slot-Machine, wenn du irgendwie 25 Euro Bonus bekommst, dass das dann heißt, du musst x-mal, sagen wir mal 10-mal, diese 25 Euro auch gesetzt haben. Das heißt, du musst 25-mal zum Beispiel 1 Euro gesetzt haben und das dann 10-mal, also insgesamt 250 Euro. Oder du setzt halt direkt 25 Euro auf einen Slot und musst das halt 10-mal machen oder sowas. Ne? Also so funktioniert das eigentlich. Er muss das nur 3-mal machen. mit einem 500%igen Bonus. Mhm. Und was ich halt gerne mal wissen würde, und das finde ich schwierig auszurechnen, was ist die Auszahlquote statistisch gesehen von so einem Automaten? Was ist der Return on Investment on jeden Euro statistisch gesehen? Also, weil diese Automaten zahlen ja natürlich völlig willkürlich Geld aus und mit Boni und blablabla. Wobei ihm ja auch schon angenommen wurde, dass seine Gewinnquote skurril hoch ist. Ja, das, aber nein, ich glaube tatsächlich, dass es an diesem liegt. Ich glaube nicht, dass die Maschinen manipuliert sind. Ich glaube, es liegt hieran. Weil die Logik ist folgende. Ich zahle 1.000 Euro ein, habe am Ende 6.000 Euro da liegen oder 5.000 Euro da liegen. Ich glaube, 5.000, also ich glaube, weiß nicht, ob der Bonus 500% sind oder ob es 500% mal des Einsatzes ist. Also es sind entweder sind es am Ende 5.000 oder 6.000 Euro. Und das musst du dann dreimal setzen. Das heißt, entweder 15 oder 18.000 Euro insgesamt. Das heißt, aber er spielt ja oft mit Einsätzen von irgendwie 50 Euro pro Spin oder teilweise gestern, glaube ich, sogar 90 Euro pro Spin gemacht. Mhm. Das heißt, das sind dann irgendwie 180 Mal bei, oder wenn du sagst, sind 100 Euro pro Spin, sagen wir jetzt mal, müsstest du ja 180 Mal draufdrücken, um 18.000 Einsatz rauszuhaben, ne? Und wenn du jetzt sagst, der Return on Investment auf jede 100 Euro sind zum Beispiel 80 Euro statistisch gesehen, weil das Casino 20% sich rauszieht. Ich glaube aber, dass sie tatsächlich höher sind. Also ich habe irgendwie gelesen, sind irgendwie 97,5% oder sowas ist die durchschnittliche Auszahlquote, die wieder rauskommt über die Zeit statistisch gesehen oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Deswegen würde ich halt gerne mal, ich habe mich dazu, wie gesagt, nicht informiert. Das hat jemand heute mir geschrieben und hat das behauptet. Also ich finde es eine spannende Frage. Weil wenn ich, also das, was er sich ausschütten lässt, versteuert er ja nicht, weil es Glücksspielgewinn ist. Und Glücksspielgewinn ist steuerfrei. Mhm. So, wenn ich jetzt also als Casino sage, hey, ich bezahle dich, aber ich bezahle dich durch einen Bonus, den du oben drauf bekommst. Mhm. Und du musst 1.000 Euro einzahlen und kannst einfach 6.000 Euro die sofort wieder auszahlen lassen. Dann wird auch jeder sagen, okay, warte mal, das ist Steuerbetrug. Weil du kriegst eine Bezahlung von 5.000 Euro steuerfrei. Die Frage wäre halt, ab wann darf er sich ausbezahlen? Genau, wie oft muss dieser Bonus, den er oben drauf bekommt, quasi einmal ins Casino reingespielt werden, dass es quasi steuerfrei legal ist? Auf der einen Seite. Ist halt die Frage, ob es überhaupt steuerfrei legal sein muss. Wenn er diesen Bonus bekommt, genau. Und die andere Frage ist, kann er hier überhaupt verlieren? Statistisch gesehen. Du kannst natürlich immer verlieren, weil es ist ja Glücksspiel, also es ist immer Glück. Aber wenn du sagst, guck mal, also sagen wir zum Beispiel mal, du hast, wenn du quasi 5.000 Euro setzt, hast du und du spielst 1 Euro pro Ding und kriegst du 10 Euro raus, mal kriegst du nichts raus, dass du dann sozusagen am Ende statistisch gesehen immer noch mit 4.000 Euro dastehst. Oder so, oder mit 3.000 oder mit 2.000, ne, wenn du es jetzt, ne, dann hätte er ja immer noch, selbst wenn er 3.000 Euro verzockt hat, immer noch 1.000 Euro Gewinn gemacht, weil er nur 1.000 Euro eingezahlt hat, aber mit 5.000 spielen konnte. Und das würde bedeuten, also dass er eventuell rein statistisch gesehen hier gar nicht groß verlieren kann. Es sei denn, es gibt natürlich eine statistische Anomalie, aber jetzt über die Zeit, und er streamt ja jetzt schon relativ lange und relativ viel, dass der Grund ist, warum er einen so hohen Gewinn hat in diesen Casinos, gar nicht ist, dass es manipuliert ist, sondern dass der Bonus, den er bekommt, so hoch ist, dass sozusagen damit sich das sozusagen für ihn nicht lohnt, bei 500% Bonus obendrauf, müsste er ja eine massive fünf Sechstel sozusagen Verlust machen in so einem Casino. Und ich glaube nicht, dass die Verlustchancen so hoch sind. Kann er ja, glaube ich, auch gar nicht, wenn er mit solchen Einsätzen, vor allem auch mit so einem Prozentwerten. Also ich könnte mir vorstellen, dass seine Gewinne, von die er inzwischen, glaube ich, sogar noch höher als 80.000 Euro sind, daher kommen, dass er halt nur, er zahlt halt 100.000 Euro ein, kriegt aber von denen 600.000 Euro gutgeschrieben. Und du müsstest ja dann eine 500.000 verlieren, um am Ende immer noch mit deinem Einsatz rausgehen zu können. Die Frage ist dann, was müsste er davon, also er muss davon ja im Grunde nichts versteuern. Wenn er es ausschütten lässt, dann ist es sogar, weil es innereuropäisch ist, es ist ein innereuropäischer Glücksspielgewinn sozusagen, und das muss nicht versteuert werden, so wie ich das verstehe. Ich bin kein Anwalt, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Steuerberater, aber so wie ich mich zu dem Thema belesen habe, ist das so. Und das ist halt noch eine Sache, die ich sehr skurril finde und wo ich mich halt frage, wo ist dieses Limit? Also kannst du als Casino sagen, hey, du kriegst von uns 10.000 Euro, wenn du 1 Euro einzahlst, und den kannst du dir dann auszahlen lassen, wenn du einmal die 10.000 Euro auf Rot gesetzt hast oder so. Dann hast du eine 50-50-Chance oder ist ein bisschen weniger als 50-50, weil es gibt auch noch die Null, ne? Aber bei Roulette, keine Ahnung jetzt, und dann kriegst du eine 50-50-Chance, dass du quasi 20.000 Euro eingezahlt, ausgeschüttet bekommst, dann, weil du kriegst dann auch Gewinne oben drauf. Also, ne, einfach in der Theorie kommt mir das alles sehr also, komisch falls vor. Falls ihr jemanden kennt, der sich damit auskennt, oder ihr kennt euch selber damit aus, schreibt uns, die Möglichkeiten sind vielfältig. Ja. Reddit ist eine Möglichkeit, da haben wir das Leicester-Schwestern-Subforum. Ihr könnt uns bei Instagram, entweder mit mir oder Robin, Rob Bubble und Heinda heißen wir da, schreiben. Twitter ist dafür wahrscheinlich viel zu kurz, oder ihr schreibt eine Direktnachricht an Robin. Aber ich verstehe es nicht. Oder das eine hat, Mail. Das hat mir heute Morgen jemand per Mail geschickt mit dieser Theorie. Ich fand sie sehr spannend und das würde uns tatsächlich nochmal ein neues Feld aufmachen. Es ist keine Anschuldigung in irgendeiner Form, sondern es ist wirklich einfach nur Crowdsourcing. Ich versuche gerade, das zu verstehen. Du siehst es ja auch an den Reaktionen, die seitdem passiert ist. Er selbst, es gab einen Ausschnitt aus seinem Twitch-Stream, wo er das Mikrofon angelassen hat, wo er in dem Moment gerade telefoniert mit seinem Glücksspielanbieter. Also offenbar ist ihm das tatsächlich alles selber aufgefallen. Und ich glaube auch, selbst wenn es jetzt irgendeine Sache gäbe, wo das Finanzamt sich einschalten müsste, der würde aus allen Wolken fallen. Der versteht das wahrscheinlich alles gar nicht. Du merkst, dass er, obwohl er, wie er selber mal sagt, das Herz am rechten Fleck hat, ist ein simples Bürschchen offenbar, der solche Dinge nicht ganz durchblickt. Also, oder wie du selber sagst, der dann aufgrund seiner Spielsucht einfach sich die Augen verschließt. Jetzt gab es diese Woche ja tatsächlich noch 2-3 Reaktionen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit deinem Video zu tun haben. Fortnite und auch Twitch haben Maßnahmen eingeleitet. Twitch nicht. Twitch nicht. Fortnite, das Casino. Achso, das Casino, genau. Also das Lustige ist, angeblich hat das Casino zufällig an dem Tag, wo mein Bericht und der von Solmecke, dem Medienanwalt, online gegangen sind. Aber vorher. Sind, bevor es online gegangen ist, aber am selben Tag. Und wir haben natürlich relativ viele Anfragen rausgeschickt zu dem Thema, unter anderem an Twitch, aber auch an diverse Anstalten, die sich und haben denen auch die Info gegeben, dass das Video kommt diese Woche. Du glaubst, dass sie ihn gewarnt haben? Ich weiß es nicht. Das möchte ich nicht in den Raum stellen, einfach so. Aber dann mache ich's. warum nicht? Also ich meine, Twitch sind die einzigen, die sich bei dir nicht gemeldet haben. Ja. So die auch nicht zurück. Und wir haben einen direkten Kontakt. Nun muss man dazu sagen, dieser direkte Kontakt hat sich sogar noch am Anfang zurückgemeldet. Nach deiner konkreten Anfrage gab es aber plötzlich Funkstille. War Funkstille. Und dann gab es jetzt diese diesen Schnitt dann gestern. Und ich meine, man kann zumindest in den Raum werfen, es wäre die Möglichkeit da, ihnen zu warnen, dass man sagt so, hey, da braut sich was zusammen. Ja. Versuch lieber zu sagen, dass du dass der Vertrag, dass der Vertrag nicht existiert und Fortnite ist unser größter Partner weltweit. Leute, nur, dass ihr Bescheid wisst, da kommt was auf euch zu. Keine Ahnung. Also ich möchte das nicht in den Raum stellen. Tun wir es natürlich gerade indirekt, aber kann man ja durchaus in den Raum stellen. Also ich meine, es wäre ja eine Option. Also ich weiß es nicht. Also ich möchte Ihnen da gar nichts vorwerfen. Es kam mir in dem Moment nur wie ein sehr komischer Zufall. Vielleicht ist es auch einfach nur Zufall, weil, wie gesagt, das offen und ehrlich Video war schon seit Samstag online. Vielleicht haben die das auch gesehen und haben dann bis dahin sozusagen hat Fortnite deswegen reagiert und hat deswegen auch das Casino an demselben Tag reagiert, weil sie gesagt haben, oder wird jetzt gerade der Druck zu groß? Ich finde schon, dass auch Twitch, dass die meiner Ansicht nach da, na, du hast es auch in deinem Video gesagt, YouTube hat sofort reagiert. Und ich habe tatsächlich von YouTube eine Antwort bekommen. Ich habe den Pressesprecher von YouTube noch geschrieben und der hat mir tatsächlich geantwortet, heute noch, der hat auch ein bisschen länger gebraucht, weil ich brauche die bei Twitch auch noch ein bisschen länger, aber er hat mir geantwortet und hat mir gesagt, guck, hier sind die Guidelines und da steht das auch nochmal drin und da steht tatsächlich drin, dass Online-Casino auf YouTube verboten ist. Montana Black sagt dann natürlich zu Recht, warum werde dann nur ich gestrikt? Es gibt aber andere Videos, die das hochladen und das gilt ja leider für alles auf YouTube. Es gibt ja so viele Sachen, wo die Richtlinien nicht eingehalten werden. Genau. Das ist aber leider auch ein Problem auf dieser Plattform. Generell, wenn halt 400 Stunden Content die Sekunde da hochgeladen werden oder die Minute, dann ist das halt einfach viel, um das zu überwachen. Es ist natürlich keine Entschuldigung, aber bei ihm gehen sie in die Richtlinien vor. Und was ich an meinem Video so lustig finde, ist diese Aussage, die er bei Bernhard Wohnzimmer zu Katja Krasavitsch getroffen hat. Nämlich, dass er sagt 10 Minuten vorher im selben Video, ich bin kein Vorbild und regt sich dann darüber auf, dass Katja Krasavitsch für kleine Mädchen ein schlechtes Vorbild ist und dass YouTube sie sperren sollte, weil sie gegen die Richtlinien verstößt und regt sich dann auf, dass YouTube ihn wegen den Richtlinien löscht. Also, hä? Es passt hin und vorne nicht. Und ich muss auch zu Twitch sagen, man kann sich davor schützen, dass Leute, und zu denen gehören wir jetzt auch, die öffentlich tun, solche Mutmaßungen anstellen, indem man einfach reagiert. Und das ist hier in dem Fall, also weder, klar, es ist da nicht so konkret passiert, dass sie gesagt haben, weil sie halt ein ganz anderes Reglement haben, weil sie ja eine tatsächliche Casino-Seite haben. Aber zumindest, wenn man hört, das ist eine mögliche Straftat, dann würde das ja gegen eine ihrer Guidelines verstoßen. Und da kann man schon erwarten, dass da einfach mal Feedback kommt, wenn es mehrere öffentliche Presseanfragen gibt. Absolut. Also eben. Dann müssen wir uns hier nicht hinsetzen und mutmaßen. Aber diese Kommunikation gab es nicht. Es gab sie nicht. Und was ich spannend fand bei Solmecke, dem Medienanwalt, der mir auch ein Interview gegeben hat und der auch ein Video dazu gemacht hat, kann ich auch empfehlen. Da sagt er noch mal was, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Nämlich er behauptet in seinem Video, und wie gesagt, er ist Medienanwalt, dass er der Meinung ist, dass man Twitch in die Haftung nehmen kann, wenn sie in Kenntnis sind von diesem Fall. Weil sie wissen, dass jemand auf ihrer Plattform eine Straftat begeht, müssen sie als Plattformanbieter darauf reagieren oder sie haften auch mit dafür. Und spätestens seit meiner Anfrage, die ist Sonntagabend rausgegangen, kann ich garantieren, dass Twitch davon weiß. Ja. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Und sie werden es auch vorher gewusst haben, weil das ist der größte Streamer der Plattform. Ja. Der ist unter den Top 10 Leuten weltweit. Das kommt auch dazu. Ich habe das Video rausgebracht, da hatte er 19.000 Zahlen Abonnenten. Gestern hatte er 20.000. Er hat in meinem Tag, wo ich das Video gemacht habe, hat er für Twitch und sich selber nochmal einen Umsatz von 5.000 Dollar on top rausgelegt. Also wir können vielleicht an dieser Stelle auch nochmal über die, was auch so ein Thema, über die Vielzahl an Kommentaren, die du bekommen hast, reden. Auch von anderen YouTubern. Mein Favorit war Mr. Trashback, mit dem ich dann auch kurz mich in den Haaren hatte, weil der dann anfing, auch ein Satz, den wir, wie gesagt, viel gehört haben, ich verstehe die Gesetze nicht, aber, also ich verstehe es überhaupt nicht, dass Der Staat nicht bevormunden will. Niemand zwingt doch jemanden dazu, Glücksspiel zu machen. Und wenn er das ab 0 Uhr macht, also ich glaube nicht, dass die 18-Jährigen sich davon irgendwie anstiften lassen. Und ich hatte dann irgendwie hatte dann so einen Vergleich gemacht, habe gesagt, du, ich verstehe das mit den Waffengesetzen auch nicht. Niemand zwingt doch jemanden dazu, jemanden zu erschießen. Dann meinte er, es ist ein dämlicher Vergleich, worauf ich dann sagte. Ist es auch, aber ich finde es okay. Es ist eine Überhöhung, um ihn quasi darauf hinzuweisen, dass seine Ursprungsaussage einfach dämlich ist. Denn er sagte dann zu mir, es ginge ihm ja nicht darum, dass er die Gesetze nicht versteht, weil das habe ich ihm dann vorgeworfen, dass er das wahrscheinlich auch alles nicht versteht, so wie die Gesetze. Da meinte er wüsste nur nicht, wie die Gesetzeslage ist. Und dann habe ich gesagt, nein, spätestens seit dem Video von Robin, und das hast du ja gesehen, weißt du, wie die Gesetzeslage ist. Das heißt, du weißt, dass er da potenziell eine Straftat begeht, posaunst aber trotzdem ins Internet, dass du das nicht verstehst und warum gibt es dieses Gesetz überhaupt und tust das dann auch wieder mit einer Reichweite, wo ich mich fragen muss, also wie kommt man dazu, bei was weiß ich, so und so viel tausenden Followern zu sagen, so Gesetze, warum eigentlich, verstehe ich nicht. Und nur weil ich ein Gesetz nicht verstehe oder nicht verstehe, warum Deutschland sich zu ein paar Wirtschaftsbeschränkungen auch aufmacht, denn diese Gesetze sind ja nicht immer nur, um irgendjemanden zu schützen, sondern auch um ihre eigenen Wirtschaftsgrenzen abzugrenzen. Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die von der EU auch kritisiert wird. Ich hatte in dem Video gesagt, das kann ich an dieser Stelle vielleicht auch nochmal betonen, ich muss quasi noch eine Korrektur hinterher schieben, weil ich sage in dem Video, dass jemand verurteilt wurde für Paragraph 285 Strafgesetzbuch, also dass das pure Teilnehmen an Glücksspiel verboten ist, an unerlaubtem Glücksspiel. Und der ist verurteilt worden vom Amtsgericht München, ist aber in Berufung gegangen und ist vom Landgericht München dann doch wieder freigesprochen worden. Das habe ich einfach nicht gefunden. Mhm. Und das hat mir jetzt ein User hinterher geschickt. Das gibt da eine Seite, die darüber berichtet hat. Und die haben ja auch alle immer die gleiche wieder verlinkt. Also beziehungsweise ist die Quelle auch von allen anderen, die darauf verlinken. Das habe ich nicht gesehen. Da wird noch mal dargelegt, dass quasi wegen dem Europäischen Gerichtshof, die gesagt haben, dass wir ja in Deutschland niemandem verbieten dürfen, dass er eine Plattform auf Malta nutzt, weil die ja auch in Europa sind, also indirekt jetzt so zusammengefasst, dass es deswegen sozusagen zumindest schwierig ist, und irgendwie so eine kleine Grauzone, jemanden auch dafür zu verurteilen, obwohl das im Strafgesetzbuch steht. Es ist aber trotzdem so, dass Werbung dafür immer noch hochgradig verboten ist. Also zu sagen, das steht auch tatsächlich unter Paragraph 284 Strafgesetzbuch. Also das steht auch nochmal da drin. Und dann gibt es da noch ganz viele andere Sachen, die Solmecke auch bei sich im Video nochmal aufzählt, wie Jugendmedienschutzstaatsvertrag und skurrile Sachen. Und das, wenn man das nicht versteht, okay, dann ist es in Ordnung, aber dann versteh das doch bitte in deinen vier Wänden, für dich nicht. und schreibt dann nicht zu deinen Followern, verstehe ich nicht. Also ich glaube, das mit den Gesetzen ist ein Thema. Ich muss ihm Recht geben, in dem Sinne, dass ich finde, es ist eine legitime Meinung, zu sagen, ich bin, keine Ahnung, es ist ja liberal politisch und sage, der Staat darf mir nicht in mein Leben eingreifen. Ich teile diese Meinung nicht, aber ich finde, es ist eine legitime politische Meinung. Nur ja, aber, sozusagen, wie Glücksspiel. Wir hatten das häufig gelesen und da kommt wieder dieser Waffenvergleich. Also ja, ja. Mein Leben könnte auch sein, dass ich mir eine Pistole kaufe und jemanden ins Gesicht damit schieße. Das ist das Ding, das finde ich ja auch an dieser... Also wenn Gesetze existieren, dann tun sie das aus einem gewissen Grund. Natürlich, aber du kannst natürlich darüber setzen, ob man Gesetze ändert. Ich finde nur dieses liberale Thema, finde ich in den USA so spannend. Weil in den USA hast du immer diese Debatte, ne? Ja. Die Demokraten sagen, hey, warum darf der Staat entscheiden, dass ich kein Marihuana rauchen darf? Ja. Und dann sagen die Republikaner, ja, das ist aber schlecht für dich. Und dann sagen die Demokraten, ja, warum verbietet mir dann der Staat, dass ich abtreiben darf? Und dann sagen die Republikaner, ja, das ist aber schlecht für dich. Und dann sagen die Demokraten, ja, warte mal, Waffen sind aber auch schlecht für mich. Und dann sagen die Republikaner, nee, das ist, ja wie mit Alkohol. Ist erlaubt, der Staat darf in sowas noch nicht eingreifen. Ist hierzulande ja wie mit Alkohol, das ist ja die eine der Urdebatten, dass warum geht das eine, warum geht das andere. Und ja, das ist eine Frage, die es definitiv zu erklären gibt, aber das ist eine Frage, die wir, also ne, das ist ja auch dieses Whataboutism. Du kannst ja nicht dich hinstellen und sagen, also es geht hier um einen konkreten Fall, wo es ein Gesetz existiert, wo eine Straftat irgendwie potenziell nachgewiesen oder ist. Oder zumindest gegen das Gesetz § 5 Straftat verstoßen wird. Genau, und dann kannst du dich doch nicht schon wieder hinstellen und sagen, ja, aber es gibt ja auch noch in Afrika verhungern ja auch Menschen, könnte man jetzt auch wieder ankommen. Es gab ja auch wieder jede Menge Leute, die sagten, Moralapostel, ja. Wieso müsst ihr, warum gerade Montana Black? Auch aus seinem Lager kamen ganz viele, die dann uns auch zugespielt haben, so Leute, die das ja auch machen, warum werden die nicht bestraft? Ja. Das ist eine gute Frage, warum werden die nicht bestraft? Oder warum geht gegen die keiner vor? Aber Montana Black ist nun mal der größte Streamer. Natürlich fällt das bei ihm auf. Und er ist halt der, bei dem es mir aufgefallen ist. Und ich habe auch geguckt, ich habe mir auch die Casino-Seite bei Twitch angeguckt und ich habe auch andere deutsche Streamer gesehen, die Casino gestreamt haben, aber ich habe bei keinem von dem ein Werbevideo gesehen. Und darum ging es ja in der Kernessenz des Videos, dass er Werbung macht für unerlaubtes Glücksspiel und das ist verboten. Und ja, also vielleicht lassen wir es einfach bei dem Thema. Ich will einfach mal sagen, an dieser Stelle, obwohl ich das nicht möchte, möchte ich Props geben an KuchenTV, der dazu auch ein Video gemacht hat. Nicht bei weitem so klug wie deins. Klug und toll wie meins, ja. Nein, ich meine, der sagt halt auch ein paar Sachen, die nicht unbedingt fundiert sind, finde ich. Aber er macht zum Beispiel eine Sache, die ich nicht gemacht habe. Dafür möchte ich ihm Props geben. Er hat nämlich einfach mal in die Google Trends geguckt, wie sich diese Seite entwickelt hat. Und es ist unglaublich krass, was für eine Explosion diese Seite an Zugriffszahlen gemacht hat, seitdem Montana Black für die Werbung macht. Also du siehst wirklich so den Trendverlauf über die letzten Jahre, wie die so vor sich hin dümpelt, so bei ihren Klicks so. Und Montana Black macht ein Video. Und dann in dem Moment ist das eine exponentielle Kurve. Ja. Also seit Oktober ist das Ding exponentiell explodiert. Und das ist halt echt krass, die Werbung funktioniert. Die haben für ihn wahrscheinlich, für dieses Online-Casino hat sich das wahrscheinlich am ehesten noch am meisten gelohnt. Und das tut mir dann auch, muss ich ganz offen sagen, für Marcel Light, also Montana Black, der halt wirklich, wie ich vorhin schon sagte, da einfach zumindest in der Hinsicht zu simpel war, um es zu begreifen, oder durch seine Sucht einfach angreifbarer war, und ausgenutzt wird. Und dann am Ende hat er jetzt den Shitstorm an der Backe, muss sich ständig rechtfertigen und hat möglicherweise noch andere Probleme, die, ne, wenn jetzt die Landesmedienanstalten sich einschalten oder vielleicht sogar jemand, nehmen wir mal an, jemand zeigt ihn an. Oder ne, irgendwas mit den Steuern, jetzt kommt noch vielleicht raus, das Finanzamt klingelt bei ihm. Er ist am Ende der Gearschte. Und das sage ich auch in dem Video. Ich bin der Meinung, dass dieses Casino ihn und seine Glücksspielsucht ausgenutzt hat. Ja, ja. Spricht ihn das frei von seiner moralischen Verantwortung gegenüber seinen Followern und seinen Jugendlichen potenziell auf keinen Fall. Und deswegen habe ich das Video auch so hochgeladen, wie es ist. Er hat mir vorgeworfen, dass ich das mache, um ihn schaden zu wollen. Es geht mir nicht darum. Meine Hoffnung, also wenn das Ideale, und wir werden das jetzt hier an dieser Stelle damit auch beenden, meine Hoffnung, was mit diesem Video potenziell erreicht werden könnte, ist, dass glücksspielsüchtige Menschen sich Hilfe suchen, im Idealfall eher, dass Twitch diese Casino-Kategorie in Deutschland oder international auch im Idealfall nicht mehr promotet. Und dass vielleicht auch die Medienanstalten bei solchen Themen Themen schneller werden. Und ja, ich fände es auch schön, wenn im Fernsehen keine Glücksspielwerbung mehr läuft. Und ich finde, zu dem Thema sollte man auch noch mal was sagen. Ich fände es auch schön, wenn andere Streamer das nicht mehr machen. Aber natürlich ist Montana Black als der Größte, als der mit der größten Verantwortung damit auch, derjenige, der in dem Moment den Shit abkriegt. Und ja, das ist schade. Aber wenn er den jetzt abkriegt, dann werden das auch alle anderen bekommen, die das illegal machen. Das heißt, das Argument zu sagen, ja, warum hast du nicht gegen alle anderen was gemacht? Wenn die Landesmedienanstalten jetzt dagegen vorgehen, dann werden auch alle anderen irgendwann gemeldet werden. Und ich muss auch immer sagen, es wäre, ich finde es auch immer wichtig, auch wenn du dann zum x-ten Mal hörst, du seist Moralapostel, finde ich es sehr wichtig, auch ein Vorbild für andere zu setzen. Denn ein YouTube, wo der einzige andere, der neben dem Funkkanal noch irgendwas dazu sagt, Kuchen-TV ist ein trauriges YouTube. Denn alle anderen machen trotzdem weiterhin ihren Blödsinn. Ich meine, Unge hat wohl noch eine Reaction gemacht. Ja, aber in dem Video sagt er auch, dass er nichts gegen Montana Black sagen möchte. Ja. Dass eben jeder soll machen, was er will. Und er wird es selber nicht machen, aber er sagt dazu nichts. Ja gut, ich meine, das, was er so zum Teil von sich gibt, kann man dann eh nicht mehr großartig ernst nehmen. Aber viel mehr ist nicht passiert. Und es wäre schön, wenn so ein Thema, ich will nicht, dass du jetzt jede Woche ein Video machst, weil dafür kannst du, glaube ich, clevere Zeug machst zu dem Thema. Aber wenn jetzt jemand anderes das nochmal auf anderer Ebene aufrollt, wäre das schön. Du hast es gerade angesprochen mit Trends. Es ist nämlich ganz witzig zu sehen, dass dein Video auf Platz 43 in den YouTube-Trends, ich hatte das ja neulich bei Daniel Kübelböck bei mir auch, das war gar nicht in den Trends. Nachdem ich jetzt am Wochenende in London war, weil ich da für Sony mir den neuen Spider-Man angeguckt habe, habe ich da, Hashtag Werbung, muss ich dann, glaube ich, wahrscheinlich jetzt auch sagen, habe ich mir im Hotel abends gedacht, so, ach, guckst du eine Runde Fernsehen? Ging nicht. Das war so ein Ding, wo du nur drauf zocken konntest oder halt YouTube gucken. Und da habe ich mir gedacht, schaust du hier doch mal in die YouTube-Trends. Und es war sehr interessant zu sehen, wie homogen, wie schön die Trendseite tatsächlich aussah. Ja, da war so ein typisches Ding, so Musikvideos waren ganz viele da. Zwei, drei YouTuber, es waren gar nicht so viele. Und vor allen Dingen waren das keine Reaction-Videos. Ich habe wirklich lange nach unten gescrollt und es war nicht ein einziges Müllvideo. Also wo eine Überschrift Clickbait, die wirkte oder wo das Thumbnail wirklich so dämlich aussehen würde, wie es hier zum Teil ist. Ich war sehr überrascht, wie clean diese Seite war. Auf Platz 1 war, glaube ich, Bohemian Rhapsody ist ja da drüben gerade der Hit. Übrigens sehr schöner Film, muss ich sagen. Und dann habe ich die Tage wieder hier in die Trendseite geguckt und ich erkenne, ich muss sagen, was ist das? Es wird immer skurriler. Es ist zum Teil nicht mal die mehr unsere Sprache. Ich habe heute zwei äthiopische Videos in den Trends gesehen, mit äthiopischer Schrift. Ich weiß nicht mehr, was das. Also ich habe es gegoogelt, um rauszufinden, was das für eine Schrift ist. Also ganz normal geworden ist ja schon der Anblick von Bülüm auf auch immer das ist. Was Serie heißt, das ist das türkische Wort für Serie. Ist, glaube ich, so eine Folge. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, oder? Nein, es ist das türkische Wort für Folge. Ja, aber das habe ich bei Hand of Blood mal gesehen. Das sind ganz viele unterschiedliche Serien auf Türkisch, die da hochgeladen werden. Das ist gar nicht eine Serie. Nein, deswegen, da steht immer 1 Bülüm, 52 Bülüm, das heißt einfach Folge 52 von dieser Serie. Okay. Aber es sind ganz viele unterschiedliche Serien. Habe ich zumindest bei Hand of Blood mal gelesen. Wenn du hier so ein, du hast halt einen sehr großen Anteil an Türken hier im Land und so, kann ich das schon durchaus verstehen, aber ein Russe ist jetzt gerade in den russischer, also wirklich mit russischer Sprache, zwei äthiopische Videos, wo wir vorhin googeln mussten, was es für eine Schrift ist, weil wir sie nicht erkannt haben. Also, der Rest ist Fernsehen, ganz viel TV-Sachen sind bei uns. Ja, ganz viele deutsche TV-Sachen, was ich auch verstehen kann, weil die generieren natürlich viel Watchtime. Immerhin ist es deutschsprachiges Fernsehen. Ist ja völlig legitim, wenn du sagst, ganz viele Zugriffe aus diesem Land kommen gerade auf ein türkischsprachiges Video, dass es dann in den deutschen Trends ist. Aber ich fände es halt auch spannend, wenn man zum Beispiel die Trends auch nach Sprache einstellen könnte und nicht nur nach Land. Wer macht das, muss man auch dazu sagen. Es gibt ja noch Gaming, es gibt ja noch Sport und da oben, genau. Ja, da kriegt auch keiner drauf. Benutzt. Wir hatten neulich im Reddit jemand vorgeschlagen, dass man seine YouTube-Einstellung einfach auf Worldwide setzt oder auf Amerika oder so, dann kriegst du, oder auch, du kannst es theoretisch auch auf London setzen. Und dann kriegst du natürlich die London, dann kriegst du natürlich die englischen Trends, aber dann hast du das alles nicht mehr, aber siehst du natürlich die ganzen deutschen Videos nicht, die sich über deutsche Themen unterhalten, teilweise auf Platz 43. Da sind ja zum Teil auch ein paar Sachen drin, die gar nicht mal unspannend sind. Sie sind nur umringt von Müll und und teilweise rechts, wir haben ja schon drüber gesprochen, rechtsextremen Inhalten und so. Also was da los ist bei uns in den Trends, ist wirklich erschreckend und das ist halt schade. Ich will jetzt gar nicht auf dein oder mein Video, denn bloß weil wir mal immer mal eins machen, das muss nicht unbedingt in den Trends landen, aber ich habe das Gefühl, da landet gerade gar nichts Gutes mehr drin. Also ich sehe fast nichts mehr, wo ich sage, hey, das ist jetzt ein Video, da gönne ich der Person mal endlich wieder, dass es damit oben drin ist. Ne? Also Aaron Troschke ist gefühlt gerade der Einzige, der von denen, die wir kennen, regelmäßig, Bodyformos vielleicht noch, ist einer, den ich sehr häufig sehe. Die beiden sind so die, die ich am ehesten häufig sehe. Selbst die großen Gronkh sehe ich fast gar nicht mehr in den Trends. Also es ist sehr, sehr, sehr, sehr komisch. Aber so ist das. Vielleicht erzähle ich kurz noch eine weitere YouTube-Story. Und zwar das erste Video, was ich diese Woche hochgeladen habe. Das habe ich mit dem Premiere-Feature hochgeladen. Das ist dieses neue. Ich kannte das gar nicht. Das ist ganz, also relativ brandneu für alle. Davor gab es das schon relativ lange im Beta-Test. Und zwar die Idee ist folgende. Es ist ja eigentlich ganz cool, auch mit der Community zusammen das Video gucken zu können. Weil das ist das, was ich tatsächlich an Livestreams sehr geil finde. Und deswegen verstehe ich auch die Faszination von Twitch und würde auch gerne mehr livestreamen. Es ist halt sehr zeitintensiv. Aber quasi die Option zu haben, du guckst ein Video, all deine Zuschauer gucken es gleichzeitig mit dir, können live dazu was schreiben und du kannst vorher und hinterher über das Thema mit ihnen noch im Chat diskutieren. Ja. Das finde ich super. Und das ist dieses Premiere-Feature. Du kannst quasi sagen, hey, mein Video geht um 14 Uhr live. Hast sowieso dein Upload-Datum 14 Uhr oder was weiß ich. Und dann können sich Leute um 14 Uhr da mit dir versammeln und gemeinsam das Video von Anfang bis Ende gucken. Und ab dem Zeitpunkt, wo quasi der Livestream vorbei ist, wird es automatisch in ein normales Video konvertiert, was du dann angucken kannst, wie gehabt. Und das habe ich gedacht, ist eigentlich eine coole Idee, weil über das Video würde ich gerne mit Leuten diskutieren. Also habe ich es abends schon mal hochgeladen für den nächsten Tag. Das war dein Verschwörungstheorie-Video. Genau. Habe ich abends hochgeladen für den nächsten Tag, weil ich sowieso immer Samstag 14 Uhr eigentlich meistens hochlade, außer jetzt bei Montana, wo es halt ein bisschen aktueller war. Aber normalerweise lade ich Samstag so gegen 14 Uhr hoch, weil sich das für mich bewährt hat und weil es auch einfach eine schöne Zeit ist, finde ich. Leute am Wochenende können das Video gucken, entweder am Samstag oder am Sonntag. Hat sich für mich einfach so über die letzten ein, zwei Jahre bei mir so eingepegelt. Und hab's aber Freitagabend schon hochgeladen, weil natürlich Freitagabend schon der Schnitt fertig war. Aber ich wollte es ja trotzdem Samstag dann online stellen und halt nicht direkt dann, weil die Uploadzeit ist ja auch relativ wichtig. Und Freitagabend sind super viele Leute irgendwie im Club oder unterwegs oder was weiß ich. Da guckt keiner YouTube. Das heißt, das Freitagabend online zu stellen macht auch wenig Sinn. Also habe ich es mit der Premiere-Funktion freigeschaltet. Was dann passiert, ist, dass alle Leute quasi schon mal eine Benachrichtigung bekommen oder im Abo-Feed das sehen. Hey, morgen 14 Uhr kommt dieses Video online. So. Was ich nicht wusste, ist, dass du gleichzeitig auch eine Watchpage damit generierst, wo die Leute dann auch draufklicken können und die kommen dann schon auf ein Video, was sie aber in dem Moment nicht abspielen können, sondern da ist dann nur ein Live-Chat und ein Thumbnail. Ah. Und das hat natürlich ganz viele Leute, weil das Feature auch so neu ist, du kannst es nicht, ganz viele Leute kannst es anscheinend auch nicht, dazu gebracht, dass sie in Scharen dieses Video erstmal gedisliked haben, weil halt einfach sie frustriert waren, kann ich ja verstehen, dass du halt auf ein Video draufklickst und dann ist da nichts. Und haben halt drunter geschrieben, so, ey, was für eine Kacke, ist das jetzt ein Livestream, ist das ein Video, ich verstehe das nicht. Oder halt auch viele, die geschrieben haben, so, was nutzt du dieses scheiß Feature, lad doch einfach dein scheiß Video hoch, du hier Schimpfwort einfügen. Wenn du Sperma-Bubble. Genau. Und anstatt es quasi rauszuzögern, artifiziell. Das Ding ist, ich habe es nicht artifiziell hochgeladen. Und das Ding ist, nachdem diese Reaktion kam, dann haben mir noch andere Leute geschrieben, da gibt es auch ein geiles Video zu, dass anscheinend es wohl auch noch Probleme mit dem Algorithmus gibt, dass diese Videos als Livestream angesehen werden vom Algorithmus und deswegen bei ganz vielen dann hinterher nicht in der Abo-Box oder generell nicht in den Recommended-Videos auftauchen. Auf jeden Fall habe ich das dann wieder runtergenommen und habe es dann einfach regulär um 14 Uhr hochgeladen. Hat keinen Unterschied gemacht. Ich konnte so mit den Leuten nicht chatten. War ein bisschen schade. Aber dieses Feature kam richtig scheiße an. Und ich kann verstehen, warum. Weil es echt nicht so gut gelöst war. Und ich habe jetzt aber hinterher gehört, bei kleineren Kanälen funktioniert es wohl sehr gut. Auch natürlich vielleicht auch bei Kanälen, die es öfters hochladen. Ich habe ja also die weniger oft hochladen, ich lade ja eigentlich weniger oft hoch, aber egal. Ich glaube, ich habe es gesehen bei IGN die Tage, da wusste ich gar nicht, dass es ein Feature ist. Die hatten ihr Review zu Red Dead Redemption. Ja, das live. Macht ja bei so einem großen, erwarteten Video. Und ich habe halt gedacht, hey, wenn ich ein Video mache, ist es vielleicht auch. Ich freue mich Leute drauf. Also ich persönlich habe das Prinzip nicht verstanden, denn während du so ein Video guckst und gerade die Faktenlage aufnimmst, gerade bei informationsgetriebenen Videos und nicht so witzigem Kram, ich könnte nebenbei gar nicht schreiben, also weil. Ja, was machst du in Livestreams ja eigentlich auch? Und so scheiße diese Reaction-Videos sind, ich verstehe schon, warum bei einem Unge oder sowas die Leute es cool finden, mit ihm zusammen dieses Video zu gucken. Du kannst natürlich dann immer pausieren und was dazu sagen, das ist in dem Fall natürlich nicht so. Ja. Aber ich finde die Idee dahinter geil und der Tipp, den kann ich jetzt an dieser Stelle auch an andere YouTuber geben, der mir dann gesagt wurde, war: stell dieses Feature halt einfach 2 Minuten an, bevor das Video live geht. Dann kriegen die Leute die Notification, können dann mitgucken und du hast es direkt mit dem Feed. Das ist immer noch eine Frage, ob das algorithmisch am Ende trotzdem abgestraft wird. Deswegen habe ich es bei dem Montana Black Video dann auch nicht so gemacht. Für mich kommt es nicht in Frage. Aber ich finde die Idee, live chatten zu können, schon ganz spannend. Also vor allem halt danach. Aber, danach macht es noch im ehesten Sinn, aber währenddessen. Weil, also ein Live-Chat zu einem Video, nachdem du es hochgeladen hast, also ich hätte mich gestern eigentlich in den Live-Chat setzen können bei dem Montana Black Video und hätte einfach chatten können, hätte die Fragen beantworten können und so weiter. Viel schöner, als auf jeden einzelnen Kommentar 100.000 Mal separat eingehen zu müssen. Wobei, wenn die so durchfahren, dann wirst du es wahrscheinlich eh immer mal wieder machen müssen. Das sehe ich ja schon bei YouTube-Kommentaren. Da sagt einer einen Kommentar, der verschwindet dann für die anderen oder die lesen gar nicht mit und dann musst du trotzdem zig mal antworten. Ja. Wir hatten diese Woche noch ein Thema, das hatten wir, diese Woche war so viel los, wir mussten gerade staunen. Das tat sich auch letzte Woche nach unserem letzten Podcast direkt auf. Und zwar so ein bisschen unter ferner liefen. Es ist unter dem Radar so fast ein bisschen verlaufen. Ja. Wir haben die letzten Wochen ja immer mal wieder gesagt, was ist eigentlich mit dem Webvideopreis? Mhm. Wir sind ja eigentlich theoretisch in der Academy. Ich jetzt theoretisch nicht mehr so wirklich so, weil ich denen auch gesagt habe, schreibt mir keine E-Mails mehr. Bitte schreibt mir keine E-Mails mehr. Mir geht halt auf den Sack ständig von euch, Folgetexte zu werden. Hast du genau das falsche Jahr ausgesucht, weil dieses Jahr haben sie uns nicht vollgetextet bis November, Oktober. Aber. Genau, und jetzt kam dann eine Mail da tatsächlich auf euch zu, auf mich jetzt nicht. Und auch online. Also sie haben es jetzt quasi erstmal angekündigt. TwinTV wird das moderieren. Sie hatten ja irgendwie vorher schon angekündigt, dass es keine Gala gibt. Da haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Und jetzt kommt's. Sie haben angekündigt, dass am 16. November, das ist jetzt in zwei Wochen, die Nominierung bekannt ging. Genau. Und da dachte ich so, ich hatte auch mit mehreren anderen gesprochen, wer von der Academy wurde denn da eigentlich gefragt? Und dann stellte sich auch im Fließtext dieser Ankündigung heraus, da wird gar keiner gefragt. Da wird keiner mehr gefragt, das entscheiden nämlich jetzt die beiden Geschäftsführer des Webvideopreises. Möglicherweise sind da noch zwei, drei andere involviert. So wie ich diese E-Mail verstehe, entscheiden die beiden das. Also zwei Leute, die, und das muss man dazu sagen, wir kennen die beiden ja, Dimitrios hast du nicht gesehen, ich weiß, der kriegt den Namen nicht ausgesprochen, und der andere ist Markus Hündgen, die beiden, die, ja, ich weiß nicht, wie firm sie mit Webvideo sind, man möchte aber vermuten, dass zwei Leute den Überblick nicht unbedingt haben, um zu sagen, wir sind jetzt befähigt dazu, einfach unsere und die ganzen Leute zu nominieren. Und es ist ja sowieso ganz komisch, sie haben die ganzen Kategorien ja auch gekürzt. Genau, also es gibt, also ist lustig, es gab letztes Jahr, gab es zwei Kritikpunkte, die sehr laut waren. Das eine war, wen sie nominiert haben, und der zweite war, in welchen Kategorien sie nominiert haben. Und was es für Kategorien gibt. Und die Lösung dieses Jahr war, wir haben einfach keine Kategorien mehr, wir nominieren einfach Leute. Hm. Und, ich glaube, 30 Leute werden nominiert. Ja, und das war's. Die kriegen dann einen Preis. Also entweder die kriegen halt einen Preis oder die kriegen keinen Preis, aber du kriegst halt den Preis nicht mehr in der Kategorie Sport, sondern es wird halt vielleicht ein Sportler nominiert und der kriegt dann einen Preis oder er kriegt da keinen Preis und es ist kein anderer Sportler nominiert. Also es wird einfach, werden einfach 30 Leute nominiert, fertig. Genau. Es stellt sich noch die Frage, werden sie nominiert für sich als Person, für ein Video, für den Kanal? Wahrscheinlich schmeißen sie das an einen Topf, also vielleicht wird da gar keine Unterscheidung mehr gemacht. Auch das war ja ein Kritikpunkt in den letzten Jahren, dass in der Kategorie sozusagen mal eine Serie, mal ein Kanal. Das ist, also an sich finde ich die Lösung gar nicht so schlecht, wenn die Ausgewogenheit über die Themen trotzdem garantiert ist. Und das ist halt, also ich verstehe auch das Problem in den letzten Jahren, das haben wir als Academy-Mitglieder auch mitbekommen, ist, es gibt ja manchmal Kategorien, wo in dem Jahr nichts Gutes passiert ist. Wir hatten das oft in der Gaming-Let's-Play-Kategorie, wo halt die Frage war, nominierst du da jetzt einen Kanal für so ein Projekt wie Varo oder sowas in den letzten Jahren? Oder nominierst du eine Persönlichkeit wie Hand of Blood, der da groß hervorgestochen ist? Oder nominierst du sowas wie Nerdscope, was ja was ganz anderes ist als ein Let's Play? Nominierst du ein Musikvideo zu einem Spiel oder was weiß ich. Ne? Also es war super, super skurril. Und deswegen finde ich eigentlich die Lösung zu sagen, es gibt einfach keine Kategorien und es wird einfach nominiert, was gut war. Und dann wird entschieden, ob das einen Preis kriegt oder nicht. Eigentlich eine gute Idee. Genau, wir hatten das bei Giga früher zum Beispiel auch, dass wir oft diskutiert haben, wie machen wir das mit den Kategorien, weil es da auch immer, manchmal hat sich das auch überschnitten. Und wie ist das zum Beispiel, wir hatten das häufig, die Diskussion bei der Grafik. Du hast ein Spiel wie Battlefield und stellst dem gegenüber aber so ein Spiel wie so künstlerisch anspruchsvolle Spiele, sowas wie Okami zum Beispiel, was einfach so eine gemalte Welt hat, das aber das hat nicht die neuesten Shader oder so, hat sogar Kantenflimmern, aber ist eigentlich rein objektiv ein wunderschönes Spiel. Mhm. Schmeißt du die in dieselbe Kategorie, machst du zwei Kategorien raus und dieses Problem hatte auch der Webvideopreis und irgendwann sind wir dann dazu übergegangen und das machen die Jungs von Hooked heute noch, die ja auch bei Giga waren, die machen einfach so, die haben 10 Preise oder 15, das macht der Tom da immer und sagt dann so, Spielwelt des Jahres oder das ist der krasseste Charakter des Jahres oder so. Ne? Es ist dann schon immer noch sehr spezifisch, aber das schränkt dich nicht ein, weil du er kann zum Beispiel, er könnte sagen, bester Baum in einem Spiel. Und wenn er das aber clever erklärt, ist es eine witzige Angelegenheit und irgendwie prämiert es trotzdem ein Spiel. Mhm. So könnte man das auch beim Webvideopreis ja machen. Absolut. Und es gibt aber halt eine Sache und die finde ich problematisch, die Kategorie-Idee finde ich gut. Dass jetzt einfach zwei Leute entscheiden, wer nominiert ist und wer nicht. Nicht, weil ich nicht glaube, dass die beiden keinen guten Geschmack haben. Darüber möchte ich gar nicht urteilen. Die haben ja den Überblick nicht. Können zwei Personen gar nicht haben. Doch, sie nominieren nicht blind. Sie haben ja trotzdem die Leute, die eingereicht haben. Also die haben halt, keine Ahnung, mehrere hundert Einreichungen, aber um einiges weniger als die letzten Jahre. Und die können sie alle sichten. Sie brauchten, haben doch in der Vergangenheit, war es doch schon bei der Academy. Ja, aber das haben sie ja meiner Meinung nach tatsächlich auch ganz gut gelöst. Die haben ja in den letzten Jahren, war es ja immer so, dass jeder was einreichen konnte. Und dann haben halt 70.000 Bibi-Fans 70.000 unterschiedliche Bibi-Videos eingereicht. Und das musste dann jeder sichten. Und das war völlig unübersichtlich. Jetzt war es ja so, Bibi muss ihre Videos selber einreichen und das über das ganze Jahr verteilt, nicht nur an einem Stichtag. Genau, aber bisher war es ja so, dass es durch die Academy ist ja so ein bisschen dieses Unabhängige da reingekommen. Zwar ist auch das immer noch meinungsgeprägt, es gab ja da immer diese Vorwürfe, die Berliner nominieren nur die Berliner und die Kölner nur sich. Jetzt hast du aber eine Firma, die dahinter steht, nämlich dieses Webvideopreiskonstrukt. Und Ströer, die auch unter anderem an Tübon beteiligt sind. Und also wenn diese Leute jetzt entscheiden, wer potenziell Preise gewinnt, kann das durchaus für meine Ansicht mit einer Agenda zum Beispiel verbunden sein. Oder, oder anderen Interessen. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die Nominiertenliste. Ja. Ich möchte Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie eine schlechte Auswahl treffen werden. Sie werden halt eine subjektive Auswahl treffen. Und das sozusagen der Grund, warum es die Academy gab, und das ist halt das, was ich schade finde, die Academy, von der sie immer gepredigt haben, dass das die Instanz ist, die dem Preis die Unabhängigkeit gibt, dass sie wirklich nur den Business-Teil machen, aber das Kreative, die Inhalte, das macht die Academy, darum geht's. Die Academy ist die Entscheidung, deswegen ist es unabhängig, so wie bei den Oscars auch. Die Academy wächst um die Nominierten etc. Das war mal die Idee und so wird das getrieben. Das ist jetzt komplett weg. Ich glaube, die Academy kann trotzdem abstimmen natürlich unterhalb der Nominierten, aber sie sind nicht mehr Teil des Prozesses, wer überhaupt nominiert wird. Genau. Das heißt, selbst jetzt, wenn die Abstimmung für die Gewinner ist auch wieder 50-50 mit Zuschauern. Genau, da bin ich gefragt. Wirkt wieder, Sie haben mal gesagt, dass sie das nicht mehr machen wollen. Ich bin mal gespannt, ob sie das wieder auch zurückgeändert haben. Aber in den letzten Jahren gab es da viel Kritik für, weil auch nicht so richtig durchsichtig war. Ist das hackbar. Und letztes Jahr gab es wieder Hacking-Fälle, gerade wie auf Instagram. Und auch hinterher, das war ja bei euch so, ihr mit Nerdscope wart ihr ja für das Musical nominiert und man musste sich hinterher fragen. Also nur wir, du hast auch mitgemacht. Ja, aber ich wäre nicht mit auf die Bühne gekommen, ich war nicht mal da. Und dann musste man sich hinterher fragen, weil ihr bei allen Votings, glaube ich, vorne weg wart. Wie ist das zustande gekommen? Und Es ist ein schwieriges Ding, so, ne? Also auch weil das wieder mit Spamming zu tun hatte, war letztes Jahr auch so ein Problem. Vielleicht haben sie eine Lösung gefunden. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Sie haben gesagt, sie werden halt keine Gala mehr machen, haben aber trotzdem Moderatoren, haben eine Band und haben einen Moderator für den Red Carpet. Daniel Rizzo ist das wieder und TwinTV macht die Show. Was für ein Red Carpet? Das ist halt die Frage. Wenn es keine Gala oder Pre-Show oder irgendwas moderiert, Daniel Rizzo auch zusätzlich zu TwinTV, die Sendung moderieren, aber es gibt halt keine Sendung, es gibt keine Gala. Ist die Nominierungsshow. Du hattest ja eine Idee, wie sie die, weil sie sagten, oder vielleicht macht er die Nominierungsshow. Die Gewinner werden sie auf eine ganz spezielle, nie dagewesene Art und Weise. Ja, und meine Theorie war. Achtung, mitschreiben, das hört ihr, ihr habt das zuerst gehört. Also ich sauge mir das gerade aus den Fingern. Falls ich wirklich hell sehen kann, bitte. Ich habe das gehellseht. Falls nicht, ist es trotzdem eine coole Idee. Gehellseht wird übrigens in den Duden jetzt aufgenommen. Also meine Theorie war, das erste, was ich jetzt gehört habe, war, die machen doch bestimmt irgendwas, um sich auch als Firma zu pushen. Das ist ein Teil von Ströer. Meine Idee war, dass sie die Gewinner verkünden über Ströer Out-of-Home-Werbung. Also das heißt, dass quasi in ganz Deutschland quasi über Nacht Plakate aufgehängt werden, vielleicht sogar auch nur in der Stadt des Gewinners oder sowas. Am Hauptbahnhof quasi um 12 Uhr ist plötzlich TwinTV auf jedem Ströer-Bildschirm in Deutschland und sagt, und der Gewinner ist bla bla bla, und das muss natürlich Untertitel sein, weil du hast keinen Ton, aber dann moderieren die Twins nicht, sondern sie stehen nur da, aber egal. Und dann kommt der Gewinner raus und vielleicht kannst du es auch noch einen Livestream angucken, da haben sie dann Ton, ich weiß es nicht. Das war die Idee, die ich vielleicht hatte. Vielleicht wird es auch, also ich glaube es nicht, weil dafür ist Das wäre zu teuer, das ist das Problem. Naja, nicht nur das, sondern auch teurer als eine Gala. Du hast auch nicht überall diese Plakate und das Ströer würde niemals in dieser Größenordnung nicht auf jedem Plakate ausspielen, weil dann vielleicht nicht, was da an Werbegeldern flöten geht. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bei Twin TV selbst auf deren Kanal ausgespielt wird. Ich bin mir nicht sicher, wie das dann mit Funk ist. Ja. Obwohl, ZDF ist ja auch beteiligt, ich weiß es nicht. Ja, wir werden sehen. Also, das ist meine Theorie, falls ich völlig falsch liege. Ich finde die Idee trotzdem gut. Also wir schauen mal, wie das wird mit dem Webvideopreis. Ich bleibe weiterhin skeptisch, ja. Aber also zumindest haben sie sich ein paar Gedanken gemacht. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Ich bin halt gespannt auf die Auswahl der Nominierten. Das Problem ist nur, selbst wenn mir die Auswahl gefällt am Ende, halte ich es trotzdem nicht für richtig, dass einfach zwei Leute die Nominierung entscheiden, die auch noch die Geschäftsführer von dem Preis sind. Also man könnte jetzt... Ich möchte hier auch nochmal an dieser Stelle sagen, ja, sag erstmal du deinen Argument. Also jetzt, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ne? Ich bin mir sehr sicher, dass die beiden uns nicht mögen oder zumindest auf jeden Fall Hand of Blood und dich nicht mögen. Mhm. Und mich vielleicht auch nicht, weil wir in der Vergangenheit halt mehrere Videos gemacht haben, wo wir den Preis für sein Verhalten kritisiert haben. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass wenn du einen Preis wenn du eingereicht hast, und ich habe tatsächlich eingereicht für den Webvideopreis dieses Jahr, weil ich den Preis auch immer noch spannend finde, dass sie dass natürlich, wenn zwei Leute das entscheiden, die eventuell ein Problem mit der Kritik hatten, der sie ausgesetzt waren, dass sie dann sagen, den nominiere ich nicht. Oder vielleicht auch umgekehrt, das könnte auch sein, wäre genauso falsch, dass sie sagen, der hat uns kritisiert, und um zu zeigen, dass wir das nicht dass uns das nichts ausmacht, nominieren wir den jetzt extra. Auch das wäre falsch, weil das wäre einfach keine objektive, faire Preisvergabe. Also ich wollte gerade sagen, also ihr werdet dann am 16. November, könnt ihr euch live angucken, was sind die größten Narzissten in Deutschland. Denn, und das muss man dazu sagen, jedes nominierte Video oder jedes Video überhaupt, das eingereicht wurde, musste von den Leuten selbst eingereicht werden. Das heißt, da ist jemand der Meinung, mein Video ist besser als alle anderen. Ja, so da funktioniert aber jeder Preis. Da reiche ich mich jetzt mal ein. Nur finde ich nicht. Also ich habe meine Videos nie, ich habe noch nie ein Video von mir eingereicht. Nein, so funktioniert jeder Preis, meine ich. Also der Webvideopreis bisher nicht. Der Webvideopreis nicht, aber also jeder andere Preis, jeder Werbepreis, der Welt, musst du deinen Werbespot einreichen. Weil da vielleicht war ja auch schon Jurymitglied beim Digital Award und so weiter. Genau, weil deswegen finde ich, ist das eigentlich sogar eine ganz gute Lösung. Das ist eigentlich auch ganz normal. Auch um einen Oscar zu gewinnen, musst du ja gewisse Kategorien einhalten, und es gibt ganz viele Verleiher, die ihren Film extra einmal in New York und einmal in L.A. zu einem gewissen Zeitraum laufen lassen, nur um für einen Oscar zugelassen zu sein. Ist natürlich klar. Und bei denen hat das Ganze ja auch noch einen wirtschaftlichen Aspekt. Gut, den hat es für uns auch. Ich glaube, so ein Webvideopreis schadet nicht. Also ich verstehe, was du meinst. Ich bin jetzt nicht reicher geworden. Ich würde nicht sagen, dass man Narzisst ist. Du hast dein Video auch selber eingereicht. Natürlich sagst du das nicht. Ihr könnt selber zu Hause entscheiden, ob ihr das narzisstisch findet, wenn Leute ihr Video selbst einreichen. Übrigens, es gibt auch einen Podcast-Preis. Stimmt. Hatten wir das mal? Gibt es den? Ja, ich habe gerade gestern hat mir Franzi geschrieben, dass sie uns da eingereicht hat. Ja. Ach, guck an, siehst du. Und da freust du dich jetzt wieder. Nein, weil ich mich nicht selbst eingereicht habe. So sieht es nämlich aus. So. Ich meine, ich finde das ja tatsächlich nicht verkehrt. Ich muss trotzdem sagen, wenn ich dann das sehe, ich werde auf jeden, der nominiert ist, wirklich von oben herabschauen und werde eine schlechtere Meinung haben. Das kann man so stehen lassen. Dann hoffen wir mal, dass ich nominiert bin. Ja. Aber wie gesagt, selbst also wenn ich nominiert bin, sein sollte, auch das würde meine Meinung darüber nicht ändern, dass ich das nicht richtig finde, dass zwei Leute über die Nominierten entscheiden. Ja, aber dann wäre es ja eine Option zu sagen, nehme ich nicht an, Robin. Ja, ich kenne jemanden, der das mal gemacht hat. Aber das überlege ich mir dann, je nachdem, wie geil ich darauf bin, gefeiert zu werden. Jeder ist da geil drauf. Das ist so geil. Das muss man ja dazu sagen. Also ich verstehe auch jeden, der dann sagt, letztes Jahr war es ja so, es gab so ein paar Leute, die dann halt dann gesagt haben, oh, ich weiß jetzt nicht. Und zum Beispiel Tenendo hat er ja dann auch gewonnen. Und ich kann verstehen, dass du bei diesem ganzen Theater dann ein bisschen Sorge hast, darfst du dich über so einen Preis jetzt noch freuen? Und ich finde zum Beispiel, damals habe ich auch zu Marcel damals gesagt, so ich finde das ja richtig, dass er für sein Video dann vielleicht ausgezeichnet wird. Oder auch Marty Fischer, der irgendwie daran beteiligt war, habe ich auch gesagt, so, ey, du hast was Gutes geleistet, lass dich dafür feiern. Nur weil der Preis an sich einer ist, wo ich sage, für mich sage, so einen brauche ich nicht, weil wenn er so ist, Und wenn, wenn vor allen Dingen so giergetriebene Aspekte dahinter stehen, dann entwertet das alles für mich. Heißt das nicht, dass du dir trotzdem deine 5 Minuten, die du dir ja auch erkämpft hast, nehmen lassen solltest. Also das verstehe ich schon durchaus. Ich meine, vielleicht pendelt es sich jetzt eben einfach in der Mitte wieder ein und dann wäre das ja für alle das Beste. Vielleicht haben die beiden auch eine coole Möglichkeit gefunden, das objektiv zu entscheiden, haben eine Dartscheibe aufgehängt und haben einfach einen Pfeil draufgeschmissen oder so, weißt du? Mal gucken. Ich würde euch noch entlassen mit einer lustigen Story. Und zwar, du warst ja jetzt gerade in England im Hotel, aber David, du hättest eigentlich in die Schweiz fahren müssen. Und zwar zu Ibis. Die haben nämlich in der Top-Hotel. Dem Top-Hotel Ibis. Also deswegen glaube ich auch, dass das ein reiner Werbegag ist, weil ich kann mir nicht, also es ist jetzt kein 5-Sterne-Hotel. Und zwar kannst du da als Influencer jetzt oder auch, glaube ich, als Normalperson einfach hingehen und kannst einen Service buchen, während du im Hotel bist und kannst einen Social-Media-Experten einkaufen, der dann für die Zeit, wo du im Hotel bist, deine Social-Media-Accounts weiter betreibt und schöne Fotos für Instagram machst, damit dein Account nicht inaktiv ist. Bis zu 3 Postings pro Tag kannst du dir da mieten, buchen und dann fotografiert er das Essen, dich, wie du irgendwo chillst oder so. Und das ist halt alle für die, die mal von ihrem harten Influencer-Alltag sagen so, jetzt vom ganzen Posen in der Innenstadt beim Sonnenschein, mir ist müde geworden. Ich muss mich mal hinlegen, jetzt brauche ich jemanden. Da kannst du dir das wie so ein Hundesitter für deinen Instagram-Account. Sehr toll. Ich glaube tatsächlich, ist ein Witz. Das kann ich mir nicht erklären. Aber ich finde es einen guten Witz. Und apropos Instagram-Account, in unserer Bio findet ihr aktuell Hashtag Werbung den Link zum Sky-Ticket. Wie gesagt, 4,99 also einmalig 4,99 zahlen und bis Ende Dezember komplett alle Serien auf Sky-Ticket gucken können. Auf jedem Gerät, monatlich kündbar und natürlich 6. Staffel House of Cards. So wie Staffel 1 bis 5. Aber 6. Staffel, das ist schon das. Da bin ich drauf. Oder halt bit.ly/Lästerschwester mit L und macht kein Glücksspiel. Macht kein Glücksspiel. Weißt du, worauf ich geil bin? Auf noch mehr Videos von dir. Das war so schön, mal wieder mehr von dir zu sehen. Ihr müsst das so sehen. Ich stehe hier immer wieder mit Robin. Wir haben so viele Ideen und immer wieder sagen wir beide so, boah, da könnten wir was zu machen. Und mittwochs stehen wir dann meistens da und sagen, haben wir wieder nicht gemacht, ne? Ja. Doof. Bei dem Kübelberg-Video, wie hatte ich ja schon erzählt, wollten wir auch eigentlich zusammen das machen. Da war ich dann froh, dass ich es mal durchgezogen habe. Ich hoffe, dass auch bei mir jetzt wieder mehr kommt. Ich auch. Und bei dir und alle sind glücklich, nur Montana Black nicht und alle, die sich daneben benehmen auf YouTube. Ja. Weil die YouTube-Polizei lässt ja Schwestern. Ja. Tatü, tata! Die YouTube-Polizei ist da. Tschüss.